Und damit herzlich willkommen zu Dropkick Drama Nummer 89 an einem denkwürdigen Samstagnachmittag. Hallo Thomas. Hallo Mirko. Läuft die Aufnahme? Jetzt läuft die Aufnahme, ja Thomas. Ja, das ist ja ein Ding. Hast du schon den Michael Wendler-Song gesungen? Nee. Das werde ich in meinem Leben auch hoffentlich nicht mehr tun oder tun müssen. Komm. Oder. Das wissen ja die Leute nicht, dass du ein ganz großer Michael Wendler-Fan bist und dir fast alle CDs von dem. Ach, bist verrückt. So, wir schreiben 17:30 an einem denkwürdigen Samstagnachmittag, wie ich gerade schon gesagt habe. Heute DSDS-Finale, Thomas. Deine Gedanken dazu? Du, ich wusste bis vor kurzem noch nicht mal, wer im Finale überhaupt steht. Nee? Wie geht das denn? Den Anschluss verloren. Und, also ich muss sagen, ich fieber mit, wie wohl noch nie bei einem DSDS-Finale, außer beim ersten mit Daniel Kübelböck, das fand ich sehr gut. Ja, ich habe das einzige Finale, was ich bisher von DSDS gesehen habe, das war das Finale, wo der Godoy gewonnen hat. Das ist auch bisher der einzige von den Gewinnern, wo ich sagen muss, der ist einigermaßen in Ordnung. Nicht überragend, aber der ist einigermaßen in Ordnung und ja, der hat jetzt ja auch wieder einen Song aufgenommen aus Eigeninitiative, also von sich selbst aus. Ja, der hat. Der wohl auch recht gut sein soll. Der hat das ganz clever gemacht. Der ist ja damals nicht mit dem Dieter Bohlen quasi zusammengegangen, sondern mit diesem anderen Juror. Wie hieß der? Bär Lasker oder so. Ja. Und der hat ja zum Beispiel auch die Fantastischen Vier oder andere relativ bekannte Acts gemacht. Und der hat erkannt, dass das bei dem mehr Sinn macht, nicht so diese poppige Nummer, die der Bohlen macht, sondern mehr ein bisschen rockig. Und ich glaube, damit fährt er ja jetzt ganz gut. Der soll wohl auch eigene Songs geschrieben haben, textlich und so. Also das soll gar nicht so verkehrt sein, habe ich gehört. Ja, der war ja auch an der Altersgrenze für diesen Wettbewerb eher weiter oben. Also hätte viel älter, der glaube ich nicht sein dürfen, um da noch teilnehmen zu können. Nee, ist richtig. Ich werde heute Abend auf jeden Fall mit Spannung erwartet das DSDS-Finale gucken und ich bin schon gespannt, wer gewinnt. Das ist interessant. Da ist doch jetzt dieser Komische dabei, dieser Knastbruder, der nie zu den Proben kommt. Menowin und Mersat, ja. Und Kinder mit seinen Verwandten gezeugt hat. Ja, wenn du es so ausdrücken willst, ja. Und der Hartz-IV-Empfänger? Gar nicht. Das ist so ein ruhiger Vertreter, glaube ich, ne? Ja, genau. Ist das, ich weiß nicht, das ist auch irgendwie ein Schwarzer ist es, glaube ich, nicht, oder? Aber irgendwie Türke, oder was ist der? Serbi, Simin, ich weiß nicht, ich habe heute noch, RTL hatten so ein Highlight-Zusammenfassung von den Castings, da hatten sie irgendwas gesagt. Ich werde mal gerade auf Bild.de gucken, ich glaube, da gab es letztens Botry oder irgendwie sowas zu sehen. Aber das ist doch eigentlich dann relativ langweilig zwischen den beiden, oder? Nee, das ist ziemlich interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Menuhin gewinnt eigentlich, dachte man von Anfang an, aber das ist gar nicht mehr so klar. Der gemeine DSDS-Fan, auf wessen Seite steht der denn? Auf der Seite von dem anderen, ne? Nicht von diesem Knastbruder, oder? Wer soll auf welcher Seite stehen? Oder ist der Knastbruder noch sehr beliebt? Der Knastbruder ist interessanterweise extremst beliebt. WDE hat jetzt allerdings eine Kampagne, dass man für Mersat anrufen soll. Das habe ich nicht verstanden. Der Knastbruder hat eine Kampagne, dass man für seinen Gegner anrufen soll? Nee, Bild.de. Ja gut, das liest ja jetzt auch keiner. Das ist ja auch Mersat ist ein Deutsch-Perser. Oh ja. Bild.de, Freund und Helfer in Not. Ja, dann sollen die mal alle für den anrufen, damit der Knasti da nicht gewinnt. Der ist mir sehr unsympathisch. Ich meine, der kann zwar gut singen, aber das wird ja nichts mit dem. Wenn der nur ein bisschen Erfolg hat, der besorgt sich ja gleich wieder Drogen, Waffen, macht Ärger, landet wieder im Knast. Also das wird ja nichts mit dem. Ja, das ist ja auch gerade das Interessante. Der hat halt einen großen Fankreis, wiederum der Mersat, ja, bei ihm steigt das jetzt halt wegen diesem Knastzeugs und sowieso. Das wird ganz interessant heute Abend. Aber sag mal, heute Abend ist doch eigentlich eine langweilige Sendung, wenn nur zwei Leute da sind, weil da muss ja dann jeder von denen, weiß ich nicht, fünf Lieder oder was? Drei Songs wird jeder singen. Einmal ein neu ausgesuchtes Lied, einmal der Gewinnersong und ein Highlight aus der Sendung, was schon mal aufgeführt wurde. Das heißt nur drei Lieder? Ja. Das ist aber für eine zweistündige Sendung ganz schön wenig, ne? Sechs Lieder. Naja. Das reicht schon, ne? Jeder 3 Lieder sind 6 Lieder, also das finde ich schon relativ reichend. Die machen ja die Lieder jetzt nicht super lang. Wenn du jetzt mal rechnest, jedes Lied geht irgendwie, sind wir mal großzügig, sagen wir mal nicht 3 Minuten, sondern jedes Lied geht 4 Minuten, obwohl, glaube ich, die Fassungen, die sie da spielen, immer kürzer sind als 4 Minuten. Aber sagen wir mal 4 Minuten, dann hast du 4 mal 6, was hast du dann? 24 Minuten Musik. Und das heißt, insgesamt von 2 Stunden sind dann 1,5 Stunden Werbung und Diskussionen mit der Jury. Ja, aber du musst gucken, also zum einen Werbung, dann gibt's Marco Schreil, Jury und dann wird das alles noch raus. Also glaub mir, das wird schon ganz lange, du. Und dann lese ich hier gerade auf stern.de, Aschewolke verhindert Nina Eichingers Jury-Einsatz. Als Ersatz wird heute Abend eine andere Blondine neben Dieter Bohlen Platz nehmen. Steht hier auch wer? Ist ja eh egal, sind ja sowieso, die dürfen ja sowieso nichts sagen. Die könnten ja im Prinzip auch die anderen beiden Jurymitglieder neben Dieter Bohlen können sie ja auch weglassen. Und außerdem, Silvi van der Vaart wird Eichingers Platz zwischen Bohlen und Neumüller das ist einnehmen. ja sowieso alles von Dieter Bohlen entschieden. Das ist richtig, ja. Was soll da jetzt kommen? Was hast du gesagt? Silvi van der Vaart wird den Platz von Eichinger einnehmen. Ja. Ja, so ist das halt. Dann müssen wir uns wieder irgendwelche Jammergeschichten über ihre Krebskrankheit anhören. Ich meine, da tut mir jetzt alles leid für die Frau, aber das gehört hier nicht in eine Unterhaltungssendung. Tja, wir werden sehen, was passiert. Na gut. So, du willst Aber ich heute werde, TNA glaube ich, muss tippen? mir das angucken. Ich denke, ich werde mir heute Abend NXT und Ring of Honor angucken und wenn ich damit durch bin, gucke ich vielleicht noch das Ergebnis oder so von der Sendung. Aber die Auftritte selber interessieren mich nicht so. Also wer gewinnt, interessiert mich schon, aber wie es dazu kommt, eigentlich nicht. Thomas, willst du heute wahrhaftig TNA tippen? Ja, natürlich. Oh, Schrecken, lass nach. Ja, also das sollten wir schon tippen. Gut, DNA ist dann ja habe ich dann jetzt noch wirklich eine kleine bekannt. Überraschung für dich. Dann darfst du auch heute aufschreiben, wer was tippt. Nee, du schreibst auf. Ich tippe und du schreibst auf. Nee, das geht ja nicht. Ja, das machen wir immer so, das ist traditionell so und von daher, die Aufgabe wirst du nicht los. Du wirst ja wohl irgendwo ein Zettel haben. Ich habe mir aber die Karte aufgeschrieben, also du kannst dann mitschreiben und ich kann vorlesen. Ja, das ist natürlich hilfreich. Also die Karte hätte ich auch noch, soweit geht's auch noch. Wenn du dir die Karte sowieso aufgeschrieben hast, kannst du ja auch noch schnell zwei Namen und M und T hinterschreiben. Nee, nee, das mache ich nicht. Das Na, dann müssen wir das wohl leider ausfallen lassen. Nein, das lassen wir nicht ausfahren. Was ist denn das hier? Dann hört sich ja keiner mehr die Sendung an. Da muss ein bisschen zuverlässig muss man da schon sein. Ja, aber dieser schreckliche TNA-Mist, ich weiß ja nicht. Nee, das ist also die letzte, also man muss ja sagen, die Impact-Sendung am Montag war besser als die Raw-Sendung am Montag. Ach, ich esse jetzt erstmal was. Ist das noch gar keine Abendbrotzeit? Nee, ich esse hier so Kuchenzeus. Ja, aber dafür ist dann wieder schon zu weit hin zum Abendbrot, dass du da jetzt noch irgendwie anderes Zeug isst. Ja, da macht ja nichts. Ja, das geht ja nicht. Thomas, du hast in dieser Woche, beziehungsweise am vergangenen Samstag, den 13. oder 14. März, April. Wir haben April, ne? Ja. April hast du die WWE SmackDown WrestleMania Revenge Tour live in der AWD Arena, ne, in der TUI Arena, Entschuldigung, in Hannover besucht. Das war auch alles durcheinander. Also es war erstens nicht am Samstag, sondern es war Mittwoch am oder Donnerstag? Donnerstag und es war in der Entschuldigung. TUI-Arena, auf dem Expo-Gelände. Ja, TUI Arena, ich hatte mich verbessert. Es waren eine wahnsinnig große Schar an Leuten gekommen, um sich die WWE anzugucken, darunter auch Thomas. Thomas hat sich eine billige Karte ausgesucht, saß aber am Ende dann wahrscheinlich doch relativ nah dran, denke ich mal. Nee, ich habe mich auf meinen Platz gesetzt. Ich wollte ja auch sehen, wie es von da ist. Und ich war auch nicht der Einzige da oben im Oberrang. Und ich war von dem Platz eigentlich ganz angetan. Da hattest du wirklich einen guten Blick, so runter auf den Ring. Und vor allen Dingen von da oben konntest du auch so diese Rampe relativ gut sehen. Es gab da ja diesen Frauenkampf, da wurde relativ viel vor dem Ring, bei diesem quasi Zugang zum Ring, zwischen Michelle McCool und Beth Phoenix, gekämpft. Das konnte man von der ganzen, von da oben besser sehen als von unten. Ja, es gab dann auch noch so ein bisschen High-Flying-Aktionen von Tyson Kidd aus dem Ring in diese Richtung. Das war wahrhaftig nicht zu was weit du richtig entfernt. gut sehen kannst von da oben im Vergleich zu den Plätzen, wo wir bisher mal saßen, ist halt, dass du nicht so dicht dran bist. Du kannst den Leuten dann nicht direkt ins Auge gucken, ne? Aber die Sicht war besser, als ich erwartet hatte. Ich habe ja gedacht, ne, das bringt eigentlich nichts. Und ich hätte auch dann, ich habe in der Pause überlegt, ob ich dann jetzt irgendwie unten hingehe, weil die haben die einzelnen Zugänge da gar nicht kontrolliert. Aber dann habe ich gesagt, nee, da oben ist ja, kannst du ja gute Sicht, bleib da mal sitzen. Und ich hatte da oben ja dann Platz in der ersten Reihe, so direkt vor der Balustrade, und da konntest du dich schön überlehnen und konntest alles relativ frei sehen. Ja, jetzt preise ich hier schon ganze Zeit davon an, wie viele Leute da waren. Thomas, erzähl uns, wie viele Leute waren da? Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute da waren. Ich kann nur sagen, die Halle war erschreckend leer. Also das war schon ein bisschen traurig. Da waren vollständige Blöcke, wo vielleicht, weiß ich nicht, 100, 150 hingepasst hätten, wo dann vielleicht 10 Leute saßen oder so. Unten so vor dem Ring, das war einigermaßen dann gefüllt. Aber es ist eine Halle, in die gehen 10.000 rein. Ich Ja, würde sagen, mehr 10.000 als plus Halle. Ich 1.000. habe auf Moonsault was von 2.500 gelesen. Wer sagt das? Was? Ja, es ist eine 10.000 plus Halle und ich habe auf Moonsault.de was von 2.500 Zuschauern gelesen. Hat jemand getippt, nehme ich an, ne? Mhm. Ja, da muss man ein bisschen abwarten. Die haben häufig, die Tipps sind dann, kann ich auch nicht. Also viele Leute haben gar kein, wissen nicht, wie man Menschenmengen schätzt. Da müssen wir mal warten, bis da die offiziellen Zuschauerzahlen kommen. Es gab ein großes Problem. Und zwar beim Eingang in die Halle. Es stand auf den Eintrittskarten, und dann waren auch nochmal Zettel an den Eingangstüren, dass Jugendliche unter 14 Jahren auch nicht Anwesenheit der Erziehungsberechtigten rein dürfen. Das stand allerdings, muss ich jetzt nochmal verteidigen, auch wenn ich das total bekloppt finde, da WWE ja auf die kleineren zielt, das stand auch ganze Zeit auf eventim.de. Ja, und stand auch auf den Eintrittskarten, aber ganz, ganz viele Leute haben darauf nicht geachtet und sind dann hingegangen, und die haben auch bei Kindern und Jugendlichen, wo man gedacht hat, na, die sind so, sag ich mal, eher so dein Alter, die werden so irgendwie 14, 15, 16 sein. Also auch bei denen haben die nach dem Ausweis gefragt. Und wenn die einen Ausweis nicht dabei hatten, und vielleicht auch wenn sie 16 waren, dann wurden sie nicht reingelassen. Die Ehrlich? haben ganz streng kontrolliert, und es wurden tatsächlich etliche, das hat man gesehen, als man in der Schlange vor der Halle stand, etliche da zurückgeschickt und sind dann zu diesem Kartenhaus und versucht wenigstens das Geld wiederzubekommen. Also ich sag mal so, da haben sie wahrscheinlich nochmal 500 Leute abgewiesen. Das ist natürlich ziemlich blöd, und ich weiß noch nicht, woher diese Regelung kommt, weil ich meine, WWE macht jetzt gar nichts mehr mit Blut, und jetzt war das auch nur eine Tour, wo Rey Mysterio mit dabei war. Das zielt ja eigentlich gerade auf Kinder und Jugendliche. Ist ein bisschen blöd jetzt. Das ist recht Weil ich lächerlich. Ich habe vermute, das kommt nicht vom WWE, sondern das gelesen, kommt dass von das von ihnen. der Stadt Hannover kommt. Bitte? Ich habe gelesen, dass das von der Stadt Hannover kommt, wobei wiederum von der WWE nun ja auch ziemlich blöd ist, da nun hinzugehen, weil WWE weiß ja, auf welche Zielgruppe sie geht und ja. Ja, ich denke, so schnell werden die auch nicht wieder nach Hannover kommen. Das war halt eine Enttäuschung. Was ganz interessant war übrigens, ist, zwei Reihen weiter links beim Eingang in die Halle, da war der Ecki Eckstein, der hier die lokale Das habe ich auch gelesen. Wrestling-Promotion EWP macht. Und der war da mit Anhang, also drei, vier Leute habe ich da erkannt. Und dann waren auch einige hinter dem, die nicht ganz normale Oberarme hatten, sondern so ein bisschen dickere Oberarme. Ich vermute, dass er mit seinen, der hat ja hier in Hannover auch eine Wrestling-Schule, wo er das eigentliche Geld mitmacht. Die Veranstaltungen sind ja, sag ich mal so, nur die zweite Geschichte. Ich glaube, die Wrestling-Schule ist sein Hauptding. Und ich nehme an, dass er dann einfach die Schüler mitgenommen hat, um denen mal zu zeigen, wie sozusagen die großen Amerikaner so eine Show aufziehen. Das Ja. ist ja auch eine gute Sache. So sollte man das eigentlich auch machen. Ja, fand ich ganz interessant. Ja, ich habe ja Bilder von der Halle gesehen auf Moonsault, 3 Minuten vor der Show. Das war schon erschreckend. Das sah mehr nach TNA aus. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, vor so wenigen Zuschauern. Wieso kannst du dir das nicht vorstellen? Ich weiß nicht, WWE, nur so wenige Leute in so einer großen Halle kann ich mir nicht vorstellen. Abgesehen davon, dass es leer war, habe ich gelesen, reaktionstechnisch von Publikum soll es doch relativ gut gewesen sein. Ja, die Stimmung war gut. Aber ich meine, das hätte sich die WWE wahrscheinlich denken können. Ne? Die kommen jetzt doch relativ häufig, sie kommen zweimal im Jahr und das hatten die ja auch schon öfter, dass es nicht so gut besucht war. Und im letzten Jahr war es so super besucht, weil der Undertaker dabei war. Mhm. Und ich denke mal, die WWE wird das jetzt begriffen haben, dass Undertaker zieht. Die haben jetzt zwar im letzten Moment noch Bret Hart dazu geholt, aber das wissen die normalen Fans, die nicht so wie wir regelmäßig im Internet gucken, die wissen das gar nicht. Also bei mir, da bei der Arbeit, da ist einer, der wusste, dass das stattfindet. Der hatte auch kurz überlegt, hinzugehen, ist aber nicht hingegangen. Der hatte mich dann am nächsten Tag gefragt, wie es denn war. Da habe ich ihm gesagt, ja, und hier, und Bret Hart war ja auch dabei. Und dann sagt er, was? Der ist auch noch dabei? Der kämpft noch? Also der wusste das nicht. Wenn die WWE irgendwann dann wenigstens nochmal Plakate nachgedruckt hätte, wo Bret Hart groß drauf war, dann hätten sie in Deutschland, glaube ich, noch ein bisschen mehr ziehen können. Aber so mit, das war ja auch im Wesentlichen, waren das alles dieselben Leute, die wir alle schon gesehen haben. Ne? Undertaker war halt was Besonderes, weil er ist nicht so häufig mit auf Tour. Und naja, es ist dann ein bisschen schlecht. Vielleicht hätte man auch statt mit dann, man hat ja erst mit dem Undertaker-Plakat geworben und dann ist man ja auf Edge umgestiegen. Vielleicht hätten sie dann, wenn weil zu dem Zeitpunkt Bret Hart noch nicht bekannt war, doch eher irgendwie Rey Mysterio nehmen müssen und mit der Stadt sich irgendwie einigen, dass sie die Kinder und Jugendliche doch mit den Eltern reinlassen. Ja. Also so war das. Edge, der ist bei den Leuten, die das nicht regelmäßig verfolgen, nicht bekannt. Kann man nicht sagen. Nee, oder halt auch eher Heel, ne? Also Face, die Face-Rolle, die kommt nur bei denen an, die das auch halt aktuell gucken. Aber die Leute, die ihn kennen, die mögen ihn ja fast lieber als Heel, weil er da in den Interviews fast noch ein bisschen besser ist. Aber was man auch sagen muss, die Veranstaltung selbst, die Kämpfe selber, die waren nicht schlecht. Also es war schon solide, es war nicht das Beste, was ich gesehen habe. Also von SmackDown kenne ich natürlich schon bessere Kämpfe, aber es waren schon ein paar schöne Sachen, auch ein paar Moves, wo man ja bei den House-Shows nicht mitrechnet, so über die Seile oder so. Das war schon ganz gut und für mich hat sich's auf alle Fälle gelohnt, weil ich jetzt wenigstens einmal noch Bret Hart live gesehen habe, wie er da den Sharpshooter ansetzt und allein dafür, sage ich mal, hat sich das gelohnt. Ja, also insgesamt Zuschauerzahlen war ja jetzt in allen drei Städten nicht perfekt. Also, Entschuldigung? Ja, die Zuschauerzahlen, die waren ja jetzt in allen drei Städten nicht perfekt, wo WWE war. In Berlin, Oberhausen, wo ja eigentlich perfekt ist, so als Ziel, und jetzt in Hannover vor allem. Also, ich denke, würde aber, wenn im November SmackDown dann wiederkommt, dann wird sich das durchaus wieder verbessern. Ja, das kommt drauf an, wie jetzt der Draft ausgeht und wer dann bei SmackDown ist. Es ist ja so, dass jetzt relativ häufig SmackDown nach Deutschland gekommen ist. Und das ist richtig, also Raw würde mich auch durchaus mal wieder interessieren, also mehr ziehen als SmackDown auf jeden Fall. Ja, aber das nächste wird halt wieder SmackDown sein und da muss man jetzt gucken, da können wir nachher nochmal drüber, oder können wir jetzt auch gleich machen, da müsste man jetzt nochmal überlegen, was denn beim Draft passieren könnte. Wenn jetzt es dazu kommt, dass bei dem Draft quasi zum Beispiel Edge nach Raw gewechselt wird und im Gegenzug dafür Randy Orton zu SmackDown kommt, dann hätten die sicherlich Schwierigkeiten, weil Edge meines Erachtens besser zieht als Randy Orton. Und dann wäre SmackDown wieder ein Stück schwächer. Was aber, glaube ich, für WWE relativ egal ist, weil die sowieso sich nur um Raw kümmern. Und dann weiß ich nicht, ob dann die Zuschauerzahlen wirklich besser werden würden. Ich glaube, dann könnte es eher noch ein bisschen bergab gehen. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin relativ ungeplant, was jetzt Draft angeht. Ich weiß wohl, dass es der Termin ist nach Extreme Rules, die Raw direkt, wieder 3-Stunden-Special, wahrscheinlich ohne Guesthouse sogar. Aber was jetzt die... Draft selber angeht, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nichts, was man da machen könnte. Ich weiß auch gar nicht so, außer dass jetzt es halt die Gerüchte gibt wegen Randy Orton, weil es ja da auch diesen Kampf Jack Swagger gegen Randy Orton gibt. Das könnte dann natürlich bedeuten, dass Randy Orton tatsächlich den Titel gewinnt und dann aber gleich mit dem Titel zurück nach SmackDown, wo er ja schon war, Das wiederum würde ich nicht schlecht finden, denn SmackDown Randy Orton, also zu Randy Orton würde ich durchaus gerne nochmal live sehen. Ja, ich hätte nur die Befürchtung, weil WWE ja sehr viel Wert darauf legt, dass Raw das die A-Show ist und dadurch, dass man jetzt Shawn Michaels verloren hat, befürchte ich, dass irgendein richtig großer von SmackDown zu Raw geht. Und egal, ob das jetzt Jericho, Edge oder CM Punk ist, wird das natürlich für SmackDown ein ziemlich herber Verlust sein, weil die sind alle drei sehr, sehr gut. Und Randy Orton... Und sehr, sehr wichtig für SmackDown gleichzeitig natürlich auch. Genau, und Randy Orton ist meines Erachtens nicht so gut wie alle drei. Der ist da für mich noch ein Stückchen drunter. Batista übrigens auch, falls ihr auf die Idee kommt, Batista zurückzuwechseln. Also Batista finde ich auch darunter. Randy Orton muss ich ganz ehrlich sagen nicht. Randy Orton bin ich großer Fan von, vor allem auch momentan jetzt. Also. Ich finde die Promos von Randy Orton gefallen mir gar nicht. Da habe ich den Eindruck... Eigentlich möchte er doch lieber weiter Heel sein und Babyface gefällt ihm selber gar nicht. Und ich im Ring ist das unterschiedlich, so von den Kämpfen. Manchmal hat er Weltklasse-Kämpfe und dann hat man den Eindruck, dann hat er wieder Kämpfe, da hat er einfach keine Lust. Ich glaube, der kann das, aber dann hat er manchmal halt keine Lust. Tja. Und das ist das, wo ich dann nicht so ein großer Freund bin. Also Chris Jericho ist mehr konstant immer gut. Und bei CM Punk ist das mittlerweile auch so. So und bei Edge eigentlich auch. Deshalb würde ich die drei ein bisschen über ihn stellen. Aber sag mal, bei dem in Hannover beim Wrestling gab es ja noch diese ganz interessante Szene wohl, wo Chris Jericho mit dem Becher abgeworfen wurde. Ja, der Becher verfehlt wurde und der Fan dann. Mal kurz die Ergebnisse sagen. Und der Fan dann unter Buhrufen aus der Halle da eskortiert wurde. Ja, ich sag dir mal die Ergebnisse der Matches und dann sage ich, bei den Matches, wo noch was Besonderes passiert ist, sage ich dann auch was. Hast du denen alle vorliegen oder muss ich? Nee, ich sag dir das. Also Matt Hardy hat gegen Dolph Ziggler gewonnen. Das ist ganz interessant, weil das, wie war denn das jetzt? Gestern bei SmackDown war ja dann Kane gegen Dolph Ziggler. Nicht so viel verraten, ich habe SmackDown noch nicht gesehen. Matt Hardy Running. So, dann gab es einen Titelkampf. Michelle McCool, die hat gegen Beth Phoenix gewonnen. Das war ganz interessant. Beth Phoenix ist relativ stark bejubelt worden, vor allen Dingen, als sie da von der Ringecke da ihren komischen Ringeintritt gemacht hat. Hat sie ziemliche Reaktionen gezogen und es gab auch einige Szenen, wo vor dem Ring auf dieser Eingangsrampe, ja, Rampe ist es ja nicht, aber so ein, halt auf diesem Weg gekämpft wurde. Das war eigentlich ganz nett. Dann gab es ganz interessant Hart Dynasty, die haben gewonnen gegen diese Dude Busters. Und bei der Hart Dynasty, die kam dann mit Natalia rein. Und die Natalia, die wurde übelst bejubelt. Da gab es sogar einen vorne, der hatte so ein Schild, da stand drauf: I came to see Natalia. Da hat sie sich auch sichtbar extrem drüber gefreut. Da haben die auch für ihre ganzen Tour-Fotografien der WWE-Fotograf mit ihr da und diesem Fan, der dieses Schild hat, dann noch einige Fotos gemacht und auch nach dem Kampf ist sie noch mal ganz lange da um den Ring und hat fast jeden einzeln abgeklatscht. Mhm. Da waren die beiden Wrestler schon fast wieder beim Ausgang, da musste sie ein bisschen hinterher sprinten, dass sie mitkommen. Also die ist da sehr, sehr bejubelt worden, zu Recht. Dann gab es ein Squash-Match zwischen, muss man fast sagen, zwischen Artus und Chad Gaspard. Da habe ich ja den Eindruck, dass bei dieser Crime-Time-Auflösung werden wahrscheinlich jetzt beide Wrestler, sowohl dieser Chad Gaspard als auch der JTG, wahrscheinlich zu Jobbern werden und dann irgendwann rausfliegen. Der Einzige, der vielleicht noch überleben könnte, so als Mitkader, wäre JTG, aber der Chad Gaspard, der ist einfach zu schlecht. Der ist zwar groß, aber schlecht. Kane, der ist sehr bejubelt worden, das hat, glaube ich, auch mit diesem Eingang zu tun, mit diesen, also die machen dann statt des Feuers so rotes Licht, ja. Das haben sie vom Effekt her ganz gut drin. Ja, das muss aber bestimmt ganz cool aussehen, ne? Das sah wirklich gut aus. Ich denke, dafür war auch der Jubel. Das kann eigentlich nicht für Kane selbst gewesen sein. Das war aber ein relativ langer Kampf gegen Luke Gallows, den Kane auch gewonnen hat. Das ging, glaube ich, fast 10 Minuten oder so. Dieses Art-Fuß-Match, das ging nur 4 Minuten, 3-4 Minuten. Und seltsamerweise aber Kane, der hat dann irgendwie über 10 Minuten, glaube ich, bekommen. Kam mir jedenfalls so vor. Da war dann noch diese Serena mit dabei und dann gab es noch so ein paar Szenen, wo sie erst versucht, erst eingreifen wollte, sich dann aber nicht getraut hat und Angst hatte vor Kane. War immer ganz nett gemacht. Dann gab es noch einen Titelkampf zwischen Drew McIntyre und Morrison. Hat Drew McIntyre gewonnen. War ein sehr guter Kampf und John Morrison hat da auch so seine üblichen Flickflack-Aktionen und diesen, wie heißt er da, dieses Starship Pain? Splitted Leg Moonsault. Starship Pain? Nochmal? Starship Pain? Nee, ich meine diesen Splitted Leg, heißt das Splitted Leg? Keine Ahnung, ich weiß nicht, was du jetzt meinst. Diesen speziellen Moonsault da, wo er auf dem Beinen auf die Ringecke da springt. Ja, das ist Starship Pain. Naja, dieser Splitted Moonsault. Ja, Starship Pain. Und dann kam interessanterweise Rey Mysterio gegen CM Punk, das hat Rey Mysterio gewonnen und in dem Match hat CM Punk auch diesen Splitted Leg Moonsault gezeigt, der hat nur nicht so viele Drehungen wie John Morrison gemacht. Da dachte ich schon, das ist ja komisch, das habe ich bei CM Punk auch noch nie gesehen. Da hatte ich den Eindruck, vielleicht wird da ja eine zukünftige Fehde zwischen Morrison und CM Punk schon vorbereitet, dass die sich irgendwann mal streiten, wer den Move besser kann oder so. Das wäre ganz interessant. Das hat man so ja auch noch nicht gesehen. Ja, die hatten ja mal eine lange Fehde bei ECW. Das ist richtig, das war eine sehr gute, aber so in der Form nun natürlich noch nicht. Ja. Und dann war der Main Event, Jack Swagger als Champion hat gegen Y2J und Edge in einem Triple Threat gewonnen. Und ja, da hat Y2J sehr gut mit dem Mikrofon gearbeitet. Ach ja, übrigens, bei McIntyre gegen Morrison, da hat Morrison auch noch so ein bisschen Promo gehalten. Und das eine Poster? Und drum, bitte? Und das eine Plakat vorgelesen? Plakat vorgelesen? Oder irgendwie sowas? Oder zerrissen oder was weiß ich? Kann mich nicht erinnern. Naja, dann nicht. Ne, weiß ich jetzt nicht. Irgendjemand hat ein Plakat zerrissen, aber das war... War das Morrison? Nee, das macht ja eigentlich... McIntyre meine ich. Heel-Geschichte. Ja, McIntyre. Ja, das kann sein. Also McIntyre, das kann sein. Weil irgendein Heel hat da ein Plakat aus dem Publikum dann zerrissen. Ja. Ja, da war bei dem Kampf war ein bisschen Micwork und Y2J hat auch so am Mikrofon ziemlich viel gesprochen und dann kam das, was du ansprachst. Dann war er so in einer Ringecke und dann kam auf einmal irgendwie Plastikflasche oder so ein Plastikbecher. Plastikflasche weiß ich eigentlich gar nicht, weil Flaschen darf man ja nicht mit reinnehmen, geflogen. Da ist aber die Security mit 5 Leuten sowas von zügig über die Balustrade wieder gesprungen. Und obwohl der Kerl, der da das geworfen hat, ja mitten in der Menge stand, haben die den, das hat dann kurz gedauert, aber die haben den dann wirklich rausgefischt und auch heftig dann entsprechend rausgeführt aus der Halle. Also die Security ist da wirklich auf Zack, muss man sagen. Der wird das, glaube ich, nicht nochmal machen. Und unter Buhrufen der Fans, habe ich gehört. Ja, da war mir auch nicht ganz klar, ob das jetzt an ihm lag oder weil ich habe dann immer so ein bisschen geguckt auf den Fan, der da abgeführt wurde und im Ring, weil im Ring hat Jack Swagger noch ein bisschen so Arme nach oben gerissen und so, ob das jetzt die Fans waren, die das nicht gesehen haben, die Jack Swagger ausgebuht haben oder ob das wegen des Fans war und Y2J zeigt auch noch so mit dem Finger auf den Fan. Also das war ganz interessant. Und das Triple Threat hat dann übrigens Jack Swagger gewonnen und Bret Hart hat Y2J in Sharpshooter genommen und Edge hat Jack Swagger in Sharpshooter genommen. Mhm. Das war das Ende. Und dann haben Bret Hart und Edge noch lange Autogramme gegeben. Also Bret Hart ist ja mal ganz rum und im Ring und hat fast jedem, möchte ich sagen, ein Autogramm gegeben, viele Fotos da mit denen gemacht. Also war sehr, sehr fanfreundlich eingestellt. Fand ich sehr gut. Mhm. Also haben mir insgesamt gefallen, weil ging so, denke ich, so 2,5 Stunden mit 10 Minuten Pause in der Größenordnung. Mhm. Ich habe gehört, der Ton in der Tui Arena soll relativ schrecklich gewesen sein. Ja, da war ich mir nicht sicher, ob das jetzt daran lag, dass ich oben saß oder ob das unten auch so war. Der Ton, der hatte irgendwie sowas Dröhnendes und man musste extrem gut aufpassen. Also das war schwierig zu hören. Also als er dann angekündigt hat, dass sie wieder nach Deutschland kommen, da musste ich mir genau die Ohren spitzen, wann denn was ist. Und wenn ich das richtig verstanden habe, war das irgendwie Mannheim und Köln und noch irgendwas. Das Mannheim, das Köln, Nürnberg. Verstanden. Nürnberg. Nürnberg. Mhm. Ja, das kann sein. Und Köln war, glaube ich, 12. November, ne? Ja, das kann ich dir nicht genau sagen. Es ist auf jeden Fall ein Freitag. Ja, das ist ein bisschen blöd. Samstag wäre nicht schlecht gewesen, ne? Ja, Samstag ist Nürnberg. Ja, Nürnberg ist zu weit weg. Das ist richtig. Ja, naja, ja. Bei dem Ton, das fiel auf jeden Fall nicht nur dir auf. Also das dürfte auch im Innenraum so gewesen sein. Der war wohl wirklich relativ schlecht. Ja. Naja, mal gucken, wie das... Ich habe mich noch nicht genau entschieden, ob ich im November nochmal hingehe. Im Moment bin ich ein bisschen skeptisch. Ich werde mir auf jeden Fall am 1. Mai... Ich weiß nicht, wann der Draft ist. Der müsste dann wahrscheinlich erst... Der war am 1. Mai wahrscheinlich noch nicht. Ich werde das, denke ich, abhängig vom Draft machen. Und dann müssen wir mal abstimmen, wenn ich wohin gehe, ob du da mitkommen kannst oder nicht. Das ist mit der Schule natürlich ein bisschen schwierig. Ja, also mitkommen ist gar nicht so das Große. Also das wäre nun nicht das Problem. Ich habe das schon hier so abgeklärt. Wir haben da schon so ein bisschen hier rumgeredet, dass wir da vielleicht mal zusammen hingehen mit Mira und all drum und dran. Doch, klar, nach der Schule, das ist ja kein Problem. Das ist dann zwar von der Zeit her alles etwas knapper, aber das wäre ja nicht so das Problem. Na, das weiß ich nicht. Hast du denn einen Ausweis? Pff, ich habe Schülerausweis und alles drum und dran. Ja, das wird schon. Hast du einen Personalausweis mittlerweile? Weil letztes Mal, als ich dich gefragt habe, hattest du noch keinen. Nein, dann werde ich den jetzt auch noch nicht haben. Ich würde mal, also jetzt ganz ernsthaft, Mirko. Ich würde mal mit Sonja drüber sprechen, dass ihr mal für dich einen Personalausweis besorgt. Nicht, dass du irgendwann vor der Situation stehst, wie der Jugendliche da, der vor mir war, der wahrscheinlich wirklich 15 war. Der hat gesagt, der war 15, war wahrscheinlich auch 15. Der hat aber keinen Ausweis. Und sein Freund, der hatte seinen Personalausweis dabei, da sagte der von der Halle, ja, okay, aber der andere durfte draußen stehen bleiben. Deshalb würde ich mal ganz dringend sagen, seh mal zu, dass ihr das Passfoto machen lasst und dass du für dich einen Personalausweis besorgst, dass du bis November einer hast. Ja, dann werden wir das wohl mal machen. Mit Mira, das könnten wir uns, glaube ich, abschminken. Das weiß ich nicht. Ja, das kommt drauf an, da muss man da mal gucken, wie das dann ist. Vielleicht vielleicht hat die WWE jetzt ja mal kapiert, dass das so nicht funktioniert. Als wir einmal in Köln waren, dann haben sie dich, glaube ich, auch gefragt, aber da haben sie dich dann so reingelassen. Ja. Haben sie das geglaubt, haben sie nicht nach dem Ausweis gefragt. Ich glaube, bei Mira, weil sie ein Mädchen ist, werden sie da ein bisschen mehr gucken. Ja, mal sehen. Naja, das war auf jeden Fall, das klang nach einer ganz soliden Show, hast du ja auch so gesagt. Auf jeden Fall erschreckend wenig Leute. Ja, das war sehr schade. Ja, ich habe auch von vielen Leuten gelesen, die nah dran gewesen sind, aber sich auch dagegen entschieden haben. Naja, okay, das war das. Das finde ich, also wenn man Wrestling-Fan ist und die Chance hat, da hinzugehen, obwohl man nah dran ist, dann weiß ich nicht. Das finde ich dann ein bisschen komisch. Ja, das ist richtig. Es gibt ja auch billigere Karten, wie du das gemacht hast. Also das. Aber nun gut. Thomas, du hast ja auch mal wieder was Neues an Album geholt. Ich mir ja auch. Kannst ja mal erzählen. Ja, fang du mal an. Nee, fang du mal an. Ich habe keine Ahnung, was das bei dir genau ist, an Musikrichtung und allem drum und dran. Ich habe mir von Natalie Merchant Leave Your Sleep gekauft. Das gibt es in zwei Fassungen, als Einzel-CD und als Doppel-CD. Und da sollte man sich auf alle Fälle die Doppel-CD holen. Die kostet eh nur 3-4 Euro mehr. Und da sind aber irgendwie 10 Stücke zusätzlich im Vergleich zu der Einzel-CD. Und das ist ein Album, da hat die jetzt 7 Jahre dran gearbeitet. Da geht es im Wesentlichen so um Kindheit und Aufwachsen. Das sind alles diesmal nicht selbstgeschriebene Texte, sondern Gedichte, so aus dem englischen und amerikanischen Sprachraum halt, die sie dann relativ aufwendig vertont hat. Die Natalie Merchant, die war früher bei einer Independent-Band, die nannte sich 10,000 Maniacs. Und die hat dann mal irgendwann in den 90ern mit Tiger Lily ein relativ bekanntes Soloalbum gemacht. Und das war immer so ein bisschen diese Alternative-Folk-Richtung, ganz kleines bisschen Country. Country-Einschlag, ein bisschen Rock-Einschlag. Und das ist jetzt so ein Album, das ist stilistisch ist das relativ breit gefächert. Also das hat viele Einflüsse, natürlich noch so die Basis im Folk, aber dann sind so ein bisschen Jazz-Einflüsse und dann teilweise mit Orchester, teilweise wirkt das fast so ein bisschen wie Kabarett-Einflüsse und dann ein bisschen poppiger und dann mal halt eher so kinderreimartig und dann wieder eher fast klassisch. Also das ist ein ganz tolles Album. Die 2-CD-Fassung sollte man sich unter anderem auch deshalb holen, weil das von der Verpackung her sehr schön ist. Mhm. Das ist dann so ein 80-seitiges Buch, da ist halt ganz vorne eine CD und ganz hinten noch eine CD und da zwischendrin sind dann die ganzen Gedichte und relativ ausführliche Texte noch. Die habe ich noch nicht gelesen, aber ich glaube, das sind dann so kurze Texte über die eigentlichen Dichter mit ziemlich viel Erklärung. Das also, heißt also, um das jetzt nochmal zusammenzufassen... Ich habe das Album jetzt erst einmal durchgehört. Da bin ich jetzt sehr begeistert von. Da muss man ja immer ein bisschen abwarten, ob wenn man das noch ein zweites, drittes, viertes Mal gehört hat, ob dann die Begeisterung immer noch so groß ist. Aber also im Moment schwer von angetan. Das heißt also, um das jetzt nochmal zusammenzufassen, die Frau, die singt Gedichte, die es bereits gibt, in den Originaltexten oder umtextet? Nee, in den Originaltexten. Nur das sind ja Gedichte und es gab noch keine Musik. Und sie hat die in den letzten 7 Jahren halt die Musik dazu, hat sie komponiert. Okay. Klingt ganz interessant, habe ich so noch nie gehört. Sowas in der Richtung. Ja, im deutschen Bereich hat ja mal das Achim Reichel gemacht, ne? Das war dann eine andere Musikrichtung, das ging dann halt eher so in die Rockgeschichte. Aber der hat ja mal mit Regenballade, also dann deutschsprachige Gedichte, Goethe und so weiter. Genau, Goethe, ich weiß gar nicht, was da sonst noch drauf war. Fällt mir jetzt vielleicht nicht ein. Man sollte meinen Schiller, wenn man Goethe sagt, aber ich glaube von Schiller war da gar nichts drauf. Und dann war da noch, genau, Fontane. Das erste Lied auf dem Album war der Herr Ribbeck von Ribbeck. Das von Fontane, genau. Sind da auch englischsprachige Gedichte, die einem was sagen? Dass populäre Musiker irgendwie bekannte ältere Gedichte vertont haben, das gab es schon öfter. Aber das ist, wenn du die beiden vergleichst, Achim Reichel, das ist halt ganz normale Rockmusik. Und dieses von Natalie Merchant, das ist schon eine ganz andere Kategorie, eine ganz andere Klasse. Das ist schon fast wirklich klassische Musik. Ich weiß nicht, ob du den Auszug da, den ich dir geschickt habe, von dieser laut.de-Kritik gelesen hast. Ja, habe ich. Den kann ich im Moment auch nur zustimmen. Sind das englische Gedichte, die einem was sagen? Mir haben sie jetzt auf Anhieb, aber ich habe, wie gesagt, das nur heute Morgen unterwegs gehört. Auf Anhieb sagen sie mir nichts. Da muss ich jetzt nochmal das Heft dann entsprechend lesen. Ja, dann. Naja, ich habe mir geholt einmal das neue Dendemann-Album, worüber du, denke ich mal, auch schon drüber nachgedacht hattest. Ja, das hat ja was mit Michael Kohl zu tun, ne? Ja, gewissermaßen schon. Ja, erklär das mal. Ja, der Thiel, natürlich. Wobei ich am Thiel die ganze Zeit, ich bin am Überlegen, soll ich jetzt sagen, vom Winter verweht oder vom Vintage verweht? Man weiß da nicht so genau. Wie würdest du das aussprechen? Man weiß es nicht so genau. Nee, was hast du bei dem ersten? Ich habe das erste akustisch nicht verstanden. Also sage ich wohl eher vom Vintage verweht. Windtage, ja, Windtage gibt es nicht. Was soll denn Windtage sein? Vintage, natürlich, vom Vintage verweht. Ja, ein Album, was es mir schon angetan hat, obwohl ich das jetzt noch gar nicht richtig gehört habe. Ich habe nur den ersten Song mal reingehört. Beziehungsweise komplett gehört, also ich ja, kannst mich... Du aber noch nicht sagen, dass dir das Album schon, dass dir das gefällt. Nee, ja, es hat mir schon angetan. Ich habe mich schon so ein bisschen in die Musik verliebt, obwohl ich noch gar nicht so richtig mit dem Album angefangen habe. Was? Das geht gar nicht meinem Song. Nee, wenn du meinst, was auch nicht geht. Ich kann dazu sagen, das Album ist wahrscheinlich, man kann das nach einem Song nicht sagen, ich kann aber sagen, das Album ist wahrscheinlich relativ gut, weil Dendemann, der war ja früher bei 1-2, als es die Band noch gab. Und das war eine Band, die hat damals zwei der besten deutschsprachigen Hip-Hop-Platten rausgebracht. Die erste war Gefährliches Halbwissen und die zweite hieß einfach 2. Und das sind beides ganz, ganz hervorragende Hip-Hop-Alben. Und Sendemann ist, der hat eine sehr ungewöhnliche Stimme und der hat einen Text, Textbegabung, das gibt es gar nicht. Also da, ja, das fiel mir auch direkt auf. Also die Texte sind wirklich sehr, sehr schön. Ist sicher mit Sicherheit der beste Texter, den es so im deutschsprachigen Hip-Hop gibt. Und dieses Album soll ja jetzt ein bisschen rockiger sein, also nicht so sehr die gescratchten Beats, sondern wohl tatsächlich mit Band und ziemlich viel Gitarre und so. Ja, Gitarre ist mir in dem Song jetzt noch nicht aufgefallen. Naja, es lässt sich noch sagen, also eine CD-Version zu kaufen, ist es auf jeden Fall wert, weil die Verpackung ist wirklich toll, alle Texte sind mit drin, ist wirklich eine tolle Verpackung. Ja, das habe ich heute gesehen, ich war nochmal vorhin kurz beim Mediamarkt und habe die mir mal in die Hand. Naja, aber man muss die erst ausklappen, die ist halt nicht so zum Rausziehen, wie man das erst meint, als das ein Schuber ist, die kann man ausklappen, das ist dann so ein, dargestellt wie so ein kleines Notebook oder Netbook mit Tastatur und oben eher auf dem Bildschirm und dann ist zu jedem Lied gibt es so ein kleines Icon, wie das halt unten in dieser Symbolleiste drin ist und jedes Lied hat bei dieser Textseite so ein Symbol, welches dann unten auch nochmal auf diesem Art Bildschirm, was der da abgedruckt ist, dargestellt ist. Ist wirklich sehr schön gemacht mit vielen Details. Genau, und das ist der Computer, der da abgebildet ist, ist ein MacBook Pro, also so einen, den ich zu Hause auch habe. Das wusste ich nicht. Ja, das ist ja häufig so, dass bei Musikern, die setzen eher öfter so ein Mac ein als ein Windows-Rechner. Ja. Ja. Ja, und dann habe ich mir noch geholt Coheed and Cambria, The Year of the Black Rainbow. Ja, da habe ich mal irgendwas zugehört, aber es sagt mir im Detail jetzt gar nichts. Fiel mir so ins Auge, weil ich die Hülle auch irgendwo letztens gesehen hatte und dachte, ah, die ist neu rausgekommen, hörst du da auch mal rein. Ich habe sowieso einen ganzen Haufen von CDs reingehört und ja, das gefiel mir eigentlich auf Anschlag ganz gut. Das ist auch mal ja wieder was anderes. Ich habe hier gerade als Hilfe mal bei Wikipedia geguckt, weil ich das jetzt hier so mit dem bisschen, was ich da reingehört und hatte, nicht wirklich in ein Themengebiet hier packen konnte. Also musikalisch gesehen lassen sich Coheed and Cambria grob dem Progressive Rock zuordnen, schreibt Wikipedia. Ist schon relativ schwierig, aber klingt ganz interessant, bin ich mal sehr gespannt drauf. Ist mit DVD, also ich habe die Special Edition genommen. Ja, da bin ich auch mal gespannt drauf. Also als nächstes, ich habe vorhin, beziehungsweise vor jetzt einer knappen Stunde, habe ich Shout Out Louds durchgehört, Work, und dazu meine Notizchen gemacht. Da kann ich dann demnächst auch noch ein Review zu schreiben dadurch und werde dann wohl wahrscheinlich noch heute Abend die Donuts oder Do-Nuts anfangen. The Long Way Home. Die Do-Nuts, ja, ja. Ja, so ist das. Das werde ich dann wohl tun. Ne? Bitte? Das werde ich dann wohl tun. Ja, mach das mal. Du wolltest noch was sagen über das Buch, was du neulich gelesen hast? Der Fänger im Roggen habe ich habe ich das heute Morgen durchgelesen? Ich habe gar keine Ahnung mehr. Nee, heute Morgen, ist auch egal. Auf jeden Fall ein sehr gutes Buch, 4,5 Sterne habe ich gegeben. Gefiel mir sehr, sehr gut, wirklich. Ließ sich sehr schön lesen, war interessant. Es ist ein tolles Buch, sollte man gelesen haben. Ja, jetzt habe ich neu angefangen heute Morgen mit dem ersten Kapitel Percy Jackson, Diebe im Olymp. Seit langem mal wieder, dass ich ein Jugendbuch lese. Das könntest du vielleicht schon mal aus dem Kino gehört haben, zu diesem Buch, zu dieser Reihe. Da gibt es jetzt 3 Teile von. Das ist ein bisschen Harry Potter-mäßig. Wurde jetzt der erste Film gedreht und ich dachte, ich hole mir mal das erste Buch. Und ja, es lässt sich sehr gut lesen. Auch wenn es ein Jugendbuch ist, ist nicht verkehrt. Also ja, nur natürlich nichts, was du lesen würdest, aber mir gefällt's. Sagt mir nichts, aber Harry Potter habe ich auch nicht gelesen, von daher ist das, glaube ich, eher nicht meins. Nee, das ist ein Jugendbuch halt, also das ist jetzt nichts, was du liest. Die Zeiten sind vorbei für mich. Ja, allerdings. Dann habe ich mir noch von Oma ausgeliehen, Totenfahrt, hat sie nämlich durchgelesen, da kann ich dir auch nochmal ausrichten, dass es ein gutes Buch ist, hat sie gesagt. Das hat sie mir heute auch erzählt, ich habe heute nämlich mit mir telefoniert. Ah, okay. Auch erzählt, dass du das mitgenommen hast. Okay, das wird dann auch nochmal gelesen. Außerdem habe ich auch noch Das Leben kleben von Marina Livica oder so. Das Leben kleben? Das ist ja ein komischer Titel. Was ist das denn für ein Buch? Ist das so eine Komödie, so ähnlich wie Hummeldumm oder was ist das? Ja, ist Roman mit so ein bisschen, ja, ein bisschen witziger. Ich wollte mal wieder was anderes lesen als Krimi und so. Dachte was, ich nehme das mal mit, das werde ich dann auch noch. Auf der Hülle als grobe Geschichte, worum geht's denn da? Sie begegnen sich zufällig an einem Müllcontainer. Georgie Sinclair, neuerdings alleinerziehende Mutter, und Mrs. Shapiro, eine verschrobene alte Dame mit 7 Katzen, einer Vorliebe für Schnäppchenjagd und die großen russischen Komponisten und einem Geheimnis aus der Zeit des Krieges. Liest sich auf jeden Fall auch sehr gut. Sieht auch wirklich schön aus vom Design her. Wird dann natürlich auch gelesen und kommentiert. Ja, mach das mal. Aber du schreibst als erstes, schreibst du jetzt eine Kritik zu Finger im Rock, ne? Ja, das wollte ich auch noch machen. Ich hatte die Idee, mir so eine Art Bücher-Thread auf der Seite aufzumachen, sodass ich da diesen Thread oder diesen Blogartikel dann so bis Ende des Jahres nehme und da dann immer wieder die neuen Buchreviews einfügen kann, damit ich ja nicht für jedes Buch wieder einen Blogartikel brauche. Das wird dann auch unübersichtlich und da kann ich dann immer wieder die neuen Reviews der Bücher einfügen und habe am Ende des Jahres einen schönen Kasten voll und kann mir dann auch mal ein Buch des Jahres raussuchen. Das habe ich jetzt gar nicht verstanden. Ich werde einen Blogartikel anfertigen, den ich, sobald ich immer wieder ein neues Buch durchgelesen und ein Review geschrieben habe, um halt dieses Review erweitern werde, sodass ich am Ende des Jahres nicht 10.000 Blogartikel zu 10.000 Büchern habe. Das kannst du nicht machen, das funktioniert nicht, weil in einem Blog läuft das anders. Du musst dann Folgendes machen: Wenn du willst, dass die Bücher zusammen sind, dann musst du da einen Tag vergeben und dann schreibst du bei jedem Tag rein Buch und dann kannst du am Ende des Jahres einfach auf dieses Tag klicken, Buch, und dann hast du alle Blog-Einträge. Aber du kannst nicht einen Blog-Eintrag, den du 12 Monate lang immer wieder veränderst. Weil Blog-Eintrag ist, deshalb heißt es ja Blog, das ist ja ein Log, das ist wie ein Tagebuch. Das heißt, da musst du, wenn es neu kommt, muss es auch ein neuer Eintrag sein, eine neue Seite. Ja, ich werde mal gucken, wie ich das mache. Mach das bitte nicht, weil damit wirst du dir nur Ärger einhandeln. Okay, dann mache ich das nicht so, dann lasse ich es wohl sein. Also du kannst aber, wenn du da, um die Übersicht zu haben, kannst du dann ruhig so einen Tag vergeben. Ja, das habe ich ja schon. Ich habe ja jetzt Blog-Einteilungen, einmal alle Blogartikel des Monats und dann noch in verschiedene Themen, intern Wrestling, Literatur, Filme und so weiter und so fort. Wenn du alles von alle Bücher 2010, dann vergibst du halt irgendwie einen neuen Tag, den nennst du dann halt Buch 2010 oder so. Ja, das mache ich ja. Alle, die nur für dieses Jahr sind, da rausbuchen. Sowieso schon. Ja. Ich dachte, das machst du noch nicht. Was? Ich dachte, das machst du noch nicht. Nee, ich habe mit jemand anderem gesprochen. Nochmal, welche Frage hattest du eigentlich gestellt? Was hattest du? Ich habe die Frage gestellt, wann du denn Finger im Rücken Kritik schreibst. Ja, in nächster Zeit. Mal gucken, vielleicht mache ich das, während ich Drop the Drama hochlade. Ja, wir müssen jetzt mal schnell sehen, dass wir unsere Lockdown-Tipps fertig kriegen. Ja, hast du Zettel zur Hand mit Stift? Als erstes ist ein neues Match dazugekommen, die Motor City Machine Guns gegen Kendrick und Homicide im Steel Cage. Du schreibst schön auf, ne? Nee, du schreibst bitte auf. Nee, ich habe jetzt aber kein Zettel hier. Ja, dann hol dir was zu schreiben. Ich muss hier parallel noch bei meinem Netbook die Security-Updates einspielen. Ach ja, so ist das. Es sind diese Woche so furchtbar viele Updates gekommen. Java und Adobe und Windows 11 Updates. Ja, Java habe ich vorhin gemacht. Das ist furchtbar und ich habe auf meinem Windows 7 habe ich das alles schon durch und ich habe jetzt das Netbook rausgeholt und sehe zu, dass ich das da alles noch fertig kriege. So, dann wollen wir jetzt auch diesen schrecklichen Pay-Per-View auch tippen. Ich, ehrlich gesagt, ich freue mich richtig ein bisschen drauf. Ich bin recht ein bisschen gespannt und ich glaube zum Beispiel, dass Kazarian-Match und Pope gegen Styles und vielleicht sogar Lethal Lockdown und Engel Anderson wahrscheinlich auch. Also sind ein paar Matches, die recht gut werden könnten. Und dieses erste, Motor City Machine Guns gegen Kendrick und Homicide, wird wahrscheinlich auch ganz gut. Ja, ich bin mir noch nicht mal im Klaren, ob ich den Pay-Per-View überhaupt gucke oder nicht. Mal gucken. Du bist da sehr launisch, ne? Letzte Woche warst du noch voller Begeisterung. Ja, ich weiß, ich habe das auch gemerkt, aber irgendwie, ich weiß nicht, also. Was Naja, war also, denn als ich mir dann wieder die Karte angucke, verdient? also irgendwie ist halt auch nichts, also, naja. Hast du den Impact am Montag gesehen? Weil Nee. Impact war ganz gut. Nee, hab ich nicht. Also Naja, das Thomas, dann war. fangen wir an mit dem ersten Match. Wir wollen ja nicht zu lange werden, also eine Stunde. Motor Study Machine Guns gegen Kendrick und Homicide. Ja, was tippst du? Das ist übrigens eine gute Frage. Was tippe ich denn eigentlich? Ich würde mal tippen, Motor City Machine Guns gewinnen. Und zwar tippe ich das, weil ich glaube, dass Kendrick und vor allen Dingen Homicide, ich glaube Homicide, dem haben sie immer noch nicht verziehen, dass er damals da aus diesem Käfig nicht rausgekommen ist. Deshalb tippe ich mal auf ihn. Naja, also das finde ich allerdings, das ist auch wieder eine tolle Erinnerung. Das finde ich ja eher so ein bisschen deppert, dass die Kameramänner da ganz Zeit draufgehalten haben. Das finde ich ja eher noch schlimmer. Da würde ich ja jetzt eher mal diese Kameramänner und die Regieleute da für fertig machen, anstatt Homicide. Ja, aber Und siehst du mal. TNA und Vince Russo wiederum, dass die überhaupt so einen bekloppten Käfig da konstruieren. Aber egal, so läuft das nun mal Ah, nicht ab. egal, sagt er. Egal, egal. Und ja, was? Ja, da singt der Thomas wieder. Ja, ich tippe auf die Motor City Machine Guns. Ja, das gibt's ja nicht. Ehrlich? Ja. Okay. Weiter. So, dann haben wir, und zwar geht das als Vorbereitungskampf für Lethal Lockdown. Bei Lethal Lockdown kommen ja die Mannschaften immer einzeln in den Käfig. Und die Mannschaft, die sozusagen als erste anfängt, die hat ja einen gewissen Vorteil. Deshalb kämpfen jetzt zwei Mitglieder aus dem Match gegeneinander und der Sieger, dessen Team, kriegt dann diesen Vorteil. Und dieses Match könnte recht gut werden. Das ist nämlich RBD gegen James Storm um den Lethal Lockdown Vorteil. Du Ich fängst an. tippe auf James Storm. Ich tippe auch auf James Storm, weil normalerweise muss im Lethal Lockdown das Heel-Team den Vorteil haben, sonst macht das keinen Sinn. Ich Naja, bin mal werden sehr wir sehen. gespannt, wenn ich den Pay-Per-View gucken sollte, RVD zu sehen. Den habe ich ja bisher auch noch nicht bei TNA gesehen. Falls ich den gucken sollte. Ja, Thomas, was wolltest du sagen? Ja, AWD ist super. Nächstes Match. So, dann haben wir ein ganz kompliziertes Match. Und zwar Alles Tag ist Team kompliziert, das ist. Knockout, Beautiful People, die sind beide Tag Team Champion, gegen Angelina Love, die ist Knockout Champion, und Terror. Wenn einer von den Beautiful People einen von dem anderen Team pinnt, dann wird, glaube ich, diejenige von den Beautiful People gewinnt dann, glaube ich, den Einzel-Champion-Titel. Wenn Angelina Love oder Terror einen von den anderen pinnen, dann werden Angelina Love und Terror, glaube ich, Tag Team Champion. Muss schon wieder gerade ungut an Vince Russo denken. Ich weiß auch nicht warum, aber. Obwohl die sich ja nicht verstehen. Ja, genau. Ja, Logik pur. So sieht das Match wohl aus. Und achte Voll mal. logisch tippe ich jetzt einfach mal auf Angelina Love und Terra. Ja, das hätte ich auch gemacht. Ich hätte auch eigentlich zuerst tippen müssen, aber das wollte ich auch gerade machen. Bisher haben Ja, wir dann ist eben das ja relativ. nicht das richtig sehen, ne? Alles richtig, alles gleich, ja. So, dann haben wir das wahrscheinlich schlechteste Match des Pay-Per-Views, Team 3D gegen Scott Hall und Sixpack. Hier tippe ich auf Team 3D. Was Thomas auch wollte, aber jetzt sich anders entscheidet. Ich bin ehrlich gesagt, ich bin ja. Also normalerweise kann man Hall und Sixpack keinen Sieg geben, aber. Es wäre schrecklich. Ja. Spannend, Schwierig. spannend. Ein wahrscheinlich schreckliches Match, wie du schon gesagt hattest. Also. Vielleicht sollte ich den Pay-Per-View doch gucken, allein schon wegen diesen schrecklichen Matches. Ich habe versucht, mir gerade mal irgendwie eine Situation vorzustellen, wo vielleicht Sixpack oder so einen von Team 3D covert, aber das geht gar nicht. Nee, ich tippe auch auf 3D. Das kann ich mir vom Bild her gar nicht Sag mal, vorstellen. wer kämpft da jetzt eigentlich zusammen? X-Pack und? Scott Hall. Doch, Scott Hall. Ja, dann stelle ich mir jetzt gerade mal Scott Hall bekifft vom Ring vor. Das ist auch sehr spaßig. Also ich glaube, ich werde den Pay-Per-View doch wirklich gucken. Worauf hattest du jetzt getippt? Auf Team 3D. Okay. Da haben wir noch jeden Tipp identisch. Aber das ändert sich gleich. Naja. So, fünftes Match. Thomas, was ist es denn? Interessant. Das könnte das Match des Abends werden, denn da geht es jetzt um den X-Division-Champion-Titel und bei der letzten Impact-Sendung war ein 10-Minuten-Match zwischen Kazarian und Shenmue. Das war für mich das beste Fernsehmatch der Woche. War ein sehr, sehr gutes Match und da hat Doug Williams Kommentar gemacht, war auch sehr gut. Und jetzt kämpfen die drei im Triple Threat um den Titel. Wer ist denn eigentlich dran? Ich bin dran mit Tippen, ne? Ja, ich kann aber meinen Tipp auch gerne schon verraten. Ich habe mich ja vorher schon so ein bisschen informiert, was andere Leute tippen. Ja, dann sag mal, was tippst du denn? Ich tippe Doug Williams. Und du tippst auf Doug Williams. Das würde ich mir wünschen. Ich bin mir aber unsicher. Ich habe ja, also ich würde mir auch wünschen Doug Williams, weil den finde ich zurzeit in seiner Rolle super. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass es Shenmue wird. Ich glaube nicht, dass es Kazarian wird. Aber ich Shenmue habe ich bei TNA auch erst einmal gesehen, als er bei Jeff Hardy da zusammen war, in der allerersten Episode mit Hogan. Also da bin ich auch mal sehr gespannt, wie der denn im Ring noch so ist. Ich tippe trotzdem auch mal auf Doug Williams. Ich hoffe, dass sie erkennen, dass sie... Wo ist denn jetzt der Unterschied? Ich dachte, wir tippen jetzt unterschiedlich, aber naja. Ich tippe auch auf Doug Williams. Ja. Nächster Kampf. Kevin Nash gegen Eric Young. Ich tippe auf Eric Young. Ja, das sind sie. Wolltest du auch? Ja, natürlich. Also das geht ja gar nicht, Kevin Nash. Also ich bitte dich. Das gewinnt Eric Young, klar. Ganz kurz, für alle Leute, die keine Ahnung haben, was Lockdown ist, sollten wir vielleicht mal sagen, dass hier alle Kämpfe im Steel Cage stattfinden. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, das einmal zu erläutern. Ja, das weiß man ja. Okay, dann hat sich das auch schon getan. Oder? Ja, nächstes Match. Wenn du das sagst, wird das wohl so sein. Das nächste Match könnte auch ein recht gutes werden. Das ist Kurt Angle gegen Ken Anderson. Ja, recht gut. Wenn Kurt Angle da gut drauf ist. Ken Anderson ist nun ja bekannterweise nicht der begnadetste Wrestler. Ich tippe und hoffe auf Kurt Angle. Ich weiß nicht, was es mit diesem komischen Schlüssel auf sich hat, den die da gewonnen haben. Hm? Oder den Ken Anderson gewonnen hat. Ken Anderson hat ja in dem Leitermatch in der vorigen Woche bei TNA Impact einen Schlüssel für den Käfig gewonnen. Jetzt weiß ich nicht, ob Ken Anderson der Einzige ist, der aus der Tür rauskommt und ob das ein geschlossener Käfig ist. Ja, dann läuft das wahrscheinlich so ab, dass er die Tür aufschließt und Kurt Angle letztlich rauskommt oder irgendwie so. Ja, was ja eigentlich sonst der Ringrichter macht bei normalen Käfig-Matches. Also da bin ich mir unsicher, was das jetzt eigentlich zu bedeuten hat. Da müssen wir mal abwarten. Das ist wieder so ein typisches überbucktes Match, obwohl das Match das ja eigentlich gar nicht nötig hätte. Auf wen tippst du? Kurt Angle noch immer. Kurt Angle. Und du? Also an dieser Stelle machen wir dann tatsächlich einen unterschiedlichen Tipp, denn ich tippe mal auf Ken Anderson. Okay. Ich glaube, die Fehde könnte eventuell noch ein bisschen weitergehen. Ist aber ein Risikotipp. Aber gut, muss man ja auch mal machen. Ja, der wird dir den Sieg kosten. Nächstes Match. Little Lockdown. Team Hogan gegen Team Flair. Ich tippe auf Team Flair. Weißt du denn, wer im Team Flair alles dabei ist? Nö, nicht so genau. Also AJ Styles ist ja schon mal nicht dabei. Aber dafür ist Sting der Teamkapitän. Dann haben wir Beer Money. Jeff Hardy? Jeff Hardy ist im Team Hogan. Ach so. Überleg gerade, wer der vierte Mann bei Team Flair ist. RVD. Ach so, Desmond Wolf. Ach so. Jeff Hardy und RVD, die du gerade erwähnt hast, sind beide Team Hogan. Also ich merke... Ja, das sind die einzigen, die mir jetzt so eingefallen sind beim letzten Rüberlesen. Das sind halt die WWE-Leute, die weiß ich so. So richtig aktuell bist du. Neben Jeff Hardy und RVD sind dann beim Team Hogan noch Jeff Jarrett und als Teamkapitän Abyss. Und du sagst, dass das Team Flair gewinnt? Ja, sicher. Aber das Team Flair war die ganze Zeit so überlegen, da würde ich doch glatt mal dagegen setzen und sagen, jetzt müsste eigentlich irgendwann auch mal das Team Hogan gewinnen und deshalb tippe ich auf das Team Hogan. Ist notiert. So, das letzte Match und müsste jetzt eigentlich auch mal der Main Event sein, denn das ist schon das 9. Match. Das sind schon wieder viel zu viele Kämpfe für so ein Pay-Per-View. Ich vermute, dass das erste Match mit den Motor City Machine Guns wird wahrscheinlich in der Pre-Show sein. Ich vermute, dass der Open. Naja, 8 Matches sind nun auch nicht gerade viel weniger, da sind auch immer viel zu viel. Naja, Kevin Nash und gegen Eric Young und 3D gegen Hall und Sixpack sind wahrscheinlich 4 Minuten Matches bei. Ja, trotzdem nicht so toll. Also 6 Matches, 6 bis 7 Matches wären okay. Ja. It is, wie it is. Ja. Ja, der Pope gegen AJ Styles um den Champion-Titel. Verliert AJ Styles seinen Titel und wird der Pope Champion und wechselt vielleicht Ric Flair die Seite. Hintergeht er AJ Styles und wechselt Ric Flair, wo er hingehört, auf die richtige Seite zu Pope D'Angelo De Niro? Der Pope klingt relativ komisch, wenn man das so sagt. Papst oder der Papst. Naja, der Pope, also irgendwie ist das komisch. Ist auch egal. Ich tippe auf AJ Styles. Ich würde mir natürlich auch wünschen, dass der Pope, was total bekloppt klingt, habe ich das schon erwähnt, ja, gewinnen würde. AJ Styles ist natürlich nun auch nicht gerade verkehrt, aber ich tippe trotzdem auf Styles. Ich tippe auf den Pope. Auf den Pope. Ja, es heißt der Papst. Das heißt im Deutschen auch der Papst. Was willst du denn sagen? Die Papst oder was? Ich würde The Pope sagen oder D'Angelo De Niro oder ja. Ja, ich würde The Pope sagen. Würde mich vollständig im Englischen erhalten. So wie bei Windhage. Entschuldigung. Wo? Windhage. Ja, da habe ich mich halt vollständig im Deutschen gehalten. Ja, ja, das hat man gemerkt. So, was sagst du denn zu den Todesdrohungen gegen Vince Russo? Naja, also einerseits kann ich das auch ein bisschen verstehen, dass man den Vince Russo töten will. Was jetzt nun natürlich auch nicht falsch gemeint ist. Ich will jetzt ja auch nicht, dass morgen hier die Polizei vor der Tür steht. Wird aber. Nachdem, was du jetzt gesagt hast, keine Chance. Da. Einerseits kann ich das so ein bisschen verstehen. Einerseits finde ich das total total bekloppt. Sowas vor allem an die... Erklär mal kurz den Zuhörern, um welchen Vorgang es da gegangen ist. Nee, das kannst du machen. So genau weiß ich das hier gar nicht jetzt so auswendig. Also Jim Cornette hat eine E-Mail an einen alten Freund von ihm, Terry Taylor, der bei TNA arbeitet, geschrieben. Und in der E-Mail hat Jim Cornette, der ist ja ein bisschen aufbrausend, auch im Prinzip ein Promo gegen Vince Russo, mit dem er sich immer zerstritten hat bei TNA. Und der eigentlich der Grund dafür ist, dass Jim Cornette seinen Job damals bei TNA verloren hat. Und Jim Cornette ist ja heute bei Ring of Honor, also bei einer richtigen Wrestling-Firma. Und in der E-Mail hat er halt dann geschrieben, er hasst Vince Russo so sehr, dass wenn er einen Weg wüsste, ihn umzubringen, ohne dass ihn die Polizei dabei erwischt, dann würde er das auch tun. Das war aber wahrscheinlich nicht ernst gemeint, oder das war ganz sicher nicht ernst gemeint. Aber aus irgendeinem Grund war dann Terry Taylor der Meinung, er leitet diese E-Mail mal lieber an Vince Russo weiter. Vielleicht hat er wirklich gedacht, dass er da irgendwie was macht, obwohl das schon ziemlich seltsam ist. Und TNA hat dann wohl auch irgendwie irgendwelche Anwälte oder so dazugezogen und kontrollieren jetzt gerade, ob sie irgendwelche Maßnahmen gegen Jim Cornette einleiten. Ich wollte ja lieber Vince Russo mal aus WWE rausschicken. Ich glaube, das würde mir... Was mit eurem Telefon? Du klingst gerade ganz zerstückelt. Sag nochmal was. Moin. Hallo. Da? Ich bin noch voll da, ja. Jetzt ist er weg. Nee, er ist nicht weg. Hörst du mich noch, Thomas? Anscheinend nicht. Okay, macht hier auch nichts. Ja, dann werde ich jetzt hallo? Ja, hallo. Okay, er versteht mich wohl nicht mehr. Dann werde ich die Sendung jetzt, total hier zu Ende moderieren. Das war's mit... Hörst du mich oder hörst du mich nicht? Sage es jetzt bitte ehrlich. Okay, hört mich nicht. Ja, das war Dropkick Drama. Wir haben TNA Lockdown getippt. 9 Tipps. Da hat er aufgelegt. Ich werde natürlich total gewinnen, das Ganze. Ich warte nochmal kurz, ob Thomas nochmal anruft. Ja, Lockdown werde ich mir wohl antun. Jetzt kommt's. Moderieren, wenn man nicht weiß, was man moderieren soll. Ruf an. Nein, also Lockdown könnte eine interessante Sache werden. Es gibt aber leider wieder ziemlich viel Trash auf der Card, was den ganzen Pay-Per-View runterwerten könnte. Ansonsten freue ich mich natürlich auf das DSDS-Finale. Und ansonsten verabschiede ich mich von euch. Und da ruft er nochmal an. Moin. Schon beendet. Nee, ich war gerade dabei, aber da bist du wieder. Also kannst du jetzt nochmal mitbeenden. Auf einmal bist du weg, ganz zerstückelt nur noch angekommen. Und dann dachte ich, ach, vielleicht ist euer Telefon, dass das nicht mehr aufgeladen ist. Aber dann das Telefon ist voll. Also ich habe hier gerade eine... Gesehen, dass das Netz hier von der Telekom auf einmal weg war, das T-Mobile-Netz. Ja, das haben wir ja immer nach einer Stunde. Und deshalb habe ich mal kurz aufgelegt und nochmal neu gewählt. Ja, ich habe hier gerade eine fantastische Moderationseinlage hingelegt. Also kannst du dir natürlich nochmal anhören beim Download. So, Schande, da muss ich ja zum ersten Mal seit 37 Jahren mir die Sendung selber auch noch anhören. Da kannst du ja vorspulen. Gibt es die denn auch auf Kassette, dass man dann das vorspulen kann? Das gleiche dachte ich auch gerade. Sagt man heutzutage noch vorspulen? Wie sagt man das denn heute? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das heißt auch noch vorspulen, ne? Oder vorspielen? Vorspielen ist was Skippen. Anderes. Vorspielen ist, wenn ich einen Purzelbaum mache und du... Skippen. Nee, was ist denn das englische Wort dafür? Was? Was ist denn das englische Wort für vorspulen? Skippen ist was anderes. Skippen ist überspringen. Sag mal, du musst mir noch mal einen Tipp geben. Ich habe ja heute das Buch Bullenhitze zu Ende gelesen. Mhm. Und ich habe jetzt angefangen, ein neues Buch zu lesen, aber ich müsste mir jetzt schon mal auf Reserve wieder ein neues Buch für meinen E-Book-Reader kaufen. Also es gibt, das wird dich jetzt nicht groß interessieren, aber es gibt ab jetzt auch WWE-Bücher als E-Books. Und es gibt, ab Montag wird es den ersten Teil von irgendeinem, von dem Dreiteiler 150 gibt es dann umsonst. Also ich weiß nicht, ob dich das jetzt großartig interessiert, aber... Was gibt es wo, weh, umsonst? Alle von 150? Was sind 150? Nee, ich schick dir einfach mal einen Link von 3 Fragezeichen. Und was von denen gibt es umsonst? Die ganze Folge 150? Oder nee, 150 ist dann Dreiteiler. Also da gibt es dann wohl irgendwie den ersten Teil. Gibt es jetzt eine Woche lang ab Montag kostenlos. Als E-Book, ich kann dir da mal einen Link schicken, falls dich das interessieren sollte. Mhm. So, ich gucke hier gerade bei leo.org. Was ist denn Fürchte dich nicht? Ist das ein gutes Buch? Habe ich noch nicht gehört. Simon Lewis, Go. Kennst du das? Vielleicht, wenn ich sehe. Ich habe hier gerade geguckt. Das sieht auch nach einem Krimi aus. Ja, das klingt doch danach. Etwas vorspulen heißt too fast... Forwards something. Okay, das werde ich nicht benutzen. Das hätte ich dir auch sagen können. Ja. So, Thomas, damit beenden wir Dropkick Drummer Nummer 89 an einem denkwürdigen Samstagnachmittag. Es geht schon jetzt gegen Abend zu. Wir gucken nachher DSDS und hören Musik und lesen Buch und. Du sprichst jetzt aber mit dem Wir auch schon so ein bisschen wie Matt Morgan, ne? Wenn er sagt, wir sind Tech-Team-Champion und sich selber damit meint. Nein, ich denke, also auch du hast mir ja schon gesagt, dass du dir ein bisschen DSDS angucken willst. Ich gehe davon aus, dass du noch ein bisschen Musik hörst, wenn auch nur nebenbei. Und ich gehe ganz sicher auch noch davon aus, dass du Buch lesen wirst. Ja, wenn du so viel Kuchen immer isst, während wir aufnehmen, dann bist du irgendwann auch ganz dick. Ja. Nein, wir haben unser Limit schon wieder überschossen. Was haben wir? Unser Limit überschossen. Wir fallen hier mal. Fürchte dich nicht. Wir fallen beim Moderieren immer ganz tolle Verben ein. Fürchte dich nicht hat 4 Sterne, ist von Jürgen Kehrer und hat 352 Seiten. Aha, und damit verabschieden wir uns heute von Dropkick Drummer Nummer 89. Nächstes Mal gibt es die sensationelle Dropkick Drummer Nummer 90 und wir sind dann nur noch circa 2 bis 3 Monate von Dropkick Drummer Nummer 100 entfernt, wo Thomas uns ja ein Lied vorsingen wird. Was gibt es nächste Woche? Dropkick Drummer 90, denke ich mal, höchstwahrscheinlich. Ja, nächste Woche müssten wir ja die WWE Dingens da Tipps machen. Draft? Extreme Rules? Ist nächste Woche schon Extreme Rules? Ja, ist ja dann, also wir haben ja jetzt erstmal, heute Abend ist ja erstmal Strike Force, morgen ist dann... Ne, heute Abend ist erstmal DSDS. TNA Lockdown und nächste Woche Sonntag müsste dann Extreme Rules sein und an dem Montag danach ist doch schon dann der Draft, oder? Keine Ahnung, kann ich dir nicht genau sagen. Doch, Naja, es wird auf jeden Fall wieder eine volle Woche. Wir wollen uns verabschieden. Das war Dropkick Drama Nummer 89. Nächste Woche gibt es dann die große Nummer 90. Und wir sind nur noch 2 Monate bis 3 Monate bis ich weiß nicht wie lange von Dropkick Drama Nummer 100 entfernt. Thomas verabschiedet sich von euch. Das war wieder eine vollgepackte Sendung mit vielen Sachen, die wir auslassen hätten können, aber nicht getan haben. Okay, dieser Roman Go von dem hat 5 Sterne. Lee träumt vom großen Geld, von schönen Frauen und schnellen Autos. Als er seinem Chef eine kleine Gefälligkeit erweisen soll, eine fabrikneue Mercedes-Limousine muss verschwinden, passiert die Katastrophe. Er entdeckt im Kofferraum eine Leiche. Thomas? In seiner Panik flieht Lee und taucht in Goa unter. Thomas, verabschiede dich. Sind wir schon fertig? Ja, Thomas, verabschiede dich. Bitte, tu es. Oh, die letzten 10... Verabschiede dich. Was denn? Ja, also tschüss, Mirko, ne? Tschüss. Ich gucke ja gerade mal nach Büchern hier. Ja, tschüss.